Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro auf Radio Marabu. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 9 mit Cripple Clarence Lofton, Sonny Burgess, Amos Milburn, The Rolling Stones, The Pretty Things, The Who, Buddy DeFranco, Artie Shaw, Benny Carter, Eric Lugosch, Guy Van Duser, Gene Vincent, Ian Dury, Simmerip, Hans-Martin Majewski und sein Orchester, und Little David Alexander. Let's go to town, boys. Truck on down now. I know the lady, she live by the jail. Got a sign on the door says Tootie for sale. Sweet Tootie is the only thing she craves. Sweet Tootie, I declare she just won't hate. I plead to my soul, yeah, to follow her to her grave. That same little woman, she's long and tall. Sleeps in the kitchen with her legs in the hall. Sweet Tootie is the only thing she craves. Sweet Tootie, out of class she just won't hate. I plead to my soul to follow her to her grave. Now she took off her clothes and put them on the wall. Said she didn't need on no clothes at all. Sweet Tootie, on this thing she craves. Sweet Tootie, out of class she just won't hate. I plead to my soul, it'll follow her to her grave. Let's go to town, boy. Now there's Sweet Tootie out there hanging on the fence. If you don't run, get it, you just ain't got no sense. Sweet Tootie is the only thing I crave. Sweet Tootie, I declare just won't hate. And I plead to my soul, it's gonna follow me to my grave. Now Roots are poor in Germany, they got the news in France. Said what the women's like, he had it in his pants. Sweet Tootie is the only thing he craves. Sweet Tootie, I declare just won't hate. I plead to my soul, follow me to my grave. Brown-skinned women, but your eye yellows do. I've got so many brown skins, I don't know what to do. I love all of my loving women, I tell this girl I do. I hope someday that they learn to love the daddy too. Got a Monday girl, she works on Broadway, Maine. I've got to choose a girl that woman is bending chain. Where's the girl? Drinks bottled beer. I've got a third one that she better not get to be here. Friday girl, she wear those teddy bears. I'm gonna set the girl taking each and every wound. Eating Betty, bed, bed, Betty. Eating Betty, bed, and bed, and bay. Eating Betty, and bed, all you know. Your boys and girls, let me spot my son to one to you. She wears a pair of catskin shoes and a suit of navy blue. I love all my women, I tell this world I do. I hope someday that you learn to love the daddy too. Beat it out, Bill. Über Little David Alexander ist nicht viel mehr als der Name bekannt und die Tatsache, dass er 4 Aufnahmen im Jahre 1936 machte, ein Sänger und Pianist war. Ebenfalls 1936 nahm Cripple Clarence Lofton Brown Skin Girls auf, an der Gitarre Big Bill Brunsey. Crippled Clarence Lofton startete trotz seiner Behinderung, die ein Hinken verursachte, seine Karriere als Stepptänzer. Später spielte er dann Piano und sang und war ein herausragender Showman, der ähnliche Show-Einlagen wie später Jerry Lee Lewis zum Besten gab, sowie darüber hinaus mit den Fingern schnippte und ein sehr guter Pfeifer war. Wie Arthur Crudup schon Elvis Presley beeinflusste, so beeinflusste Clarence Lofton den jungen Sonny Burgess, der genau wie sein Vorbild kleine Pfeifeinlagen in seinen Liedern einbaute und ebenfalls ein großer Showman war. Lufton kam aus Tennessee, während Burgess aus Arkansas kam. Lufton war schwarz, Burgess war weiß. Lufton beendete Ende der 40er Jahre seine Karriere als Aufnahmekünstler und auch als Live-Künstler. Wenige Jahre später begann Burgess seine Karriere bei Sun Records. Wir hören die beiden Titel und stellen eine Ähnlichkeit der Harmonien und der Melodie fest. Nicht nur in den USA gab es weiße Bluesfans, die selbst Musik machten. In den 60er Jahren gab es das auch im United Kingdom. Das beste Beispiel dafür sind die Rolling Stones. Wir hören den 18- oder 19-jährigen texanischen Blues- und Boogie-Pianisten Amos Milburn mit Down the Road a Piece, gefolgt von der Coverversion, der ausgezeichneten Coverversion der Rolling Stones. Say, boy, where you going? I saw you going down the street the other night. I wasn't going to where I'd been while I was going. You know, I should have latched on some of that good boogie woogie tonight. You mean some of that fat boogie? That's what I mean. Well, that's what I mean. Well, if you want to hear some boogie, then I know the place. It's just no piano and a knockout bass. The drummer man's got it on 8-beat back. Now you remember me talking on baby daddy slack. Man, it's better than chicken fried and bacon grease. Come along with me, boys, just down the road a piece. My walk on down the road a piece. Keep going, man, I'm right behind you. Chicken fried and bacon grease. Come on along, boys, it's Dick Taylor von den Pretty Things war, bevor er bei den Pretty Things Leadgitarrist war, Bassgitarrist bei den Rolling Stones. Keine Ahnung, ob sie da schon die Rolling Stones hießen. Jedenfalls war er der Vorgänger von Bill Wyman, wollte aber lieber Gitarre spielen. Und das war natürlich bei Brian Jones und Keith Richards nicht möglich. Dick Taylor behauptete in späteren Interviews, dass er die beiden Glimmer Twins, Keith Richards und Mick Jagger, eigentlich erst richtig miteinander bekannt gemacht hatte. Jedenfalls stieg Taylor bei den Stones aus, den noch unbekannten Stones, muss man sagen, und formte mit Phil May die Pretty Things, die nach einem Bo Diddley-Titel benannt waren. Die Stones waren ja nach einem Muddy Waters-Titel benannt. Pretty Thing wurde sowohl von den Pretty Things wie auch von den Stones auf ihrer ersten LP jeweils aufgenommen. Wir hören den Pretty Things-Titel Midnight to Six Men, gefolgt von The Who mit Disguises. Keith Moon war ein großer Fan des ersten Pretty Things-Schlagzeugers, der ähnlich energetisch wie Keith Moon spielte. Yeah. Buddy DeFranco, Jahrgang 1923, war einer der wenigen Klarinettisten, die ihrem Instrument auch während der Zeit des Bebop treu blieben und sogar den neuen Stil adaptierten. Wir hören den Titel Samia Shuffle mit Kenny Drew am Piano und Jim Rainey an der Gitarre. Artie Shaw war ein Mann der Zwingzeit, ein Klarinettist, der aber aufgeschlossen war für neue Arrangements. Wir hören seine Gramercy Five, die Band in der Band, eine kleine Besetzung. Im Arrangement hat er sich sehr viel einfallen lassen, sei es der Einsatz des Cembalo, ein für das Jazz untypisches und nicht leicht einzusetzendes Instrument. Das Cembalo war ja der Vorgänger des Klaviers und im Gegensatz zum Klavier lässt es sich nicht dynamisch verändern, egal wie stark man auf die Tasten drückt. Der Ton bleibt gleich laut. Das ist für eine Musik wie Jazz nicht gerade günstig. Daher war der Einsatz des Cembalos bei den Jazzkritikern zweigeteilt. Einige fanden es gut und mutig, andere fanden es ein Gimmick. Wir hören die Eigenkomposition Dr. Livingston, I Presume, geschrieben von Artie Shaw 1940, 1941. Am Schluss des Liedes wird aus Artie Shaw noch einmal Arthur Jakob Arschavsky und er gibt uns eine kleine Klezmer-Einlage. Thank you. Walking Sing, Benny Carter als Saxophon, Barney Kessel Gitarre, Leroy Winiger Bass, Shelly Mann am Schlagzeug. Noch ein Nachtrag zu der Artie Shaw-Aufnahme. An der Gitarre hörten wir Al Hendrickson aus Texas. Er war ein vielbeschäftigter Studiogitarrist, der mit Swing-Musikern wie Woody Herman, Benny Goodman genauso spielte wie mit Doris Day, Henry Mancini, Neil Hefti, Lalo Schifrin oder Elvis Presley auf dem Viva Las Vegas Soundtrack. Wir bleiben beim Thema Gitarre. Eric Lugosch ist ein US-amerikanischer Fingerstyle-Gitarrist. Wir hören sein Cajun Cook aus dem Jahre 2011. Gefolgt vom Gitarristen Guy Van Duser, der Ende der 40er Jahre geboren ist, aber dessen bevorzugtes Liedmaterial aus den 30er Jahren kommt. Das hört man an der Songauswahl aus dem Jahr 1987. I Can't Give You Anything But Love und Goody Goody. Gefragt, was er dann für die Zukunft der Gitarre sieht, waren seine Befürchtungen, dass nicht mehr genug gute Lieder für Gitarren geschrieben werden, beziehungsweise die neuen Evergreens können nicht adäquat auf eine akustische Gitarre umgesetzt werden. Das ist natürlich eine persönliche Meinung von Guy van Duser, der unter anderem am Berklee College of Music unterrichtete. Thank you. 1956 nahm Gene Vincent seinen größten Erfolg auf, Bebopalula. Die wenigsten wissen, das war eigentlich eine B-Seite. Die A-Seite hören wir jetzt, Woman Love. Daran schließt sich Ian Dury's Hommage an Gene Vincent, Sweet Gene Vincent aus dem Jahre 1977. Zwei Jahre später hatte die Gruppe Simmerip einen veritablen Hit mit Skinhead Moonstump. Die Band existierte im Prinzip schon seit 1969 und formierte sich um den Sänger Roy Ellis. Woman love, hey, hey, hey, hey, woman love, hey, hey, hey, hey, woman love, hey, hey, hey, hey, woman love, hey. Hey, hey, hey. Well, I went to my doctor not so long ago, walking in the circle, among the known. He looked at me and said, good Lord above, son, you need a vaccination of a woman. Well, I'm looking for a woman, one track mind. I'm looking in the future and I'm switching all the time. I'll be here kissing to the moon above, as I sure am needing me some woman love. That's right, once! For a loving gal that needs a lot of care. Don't mind about the finger, don't the girl on her hair. The doctor really scared me when he said, good Lord above, son, you sure am needing you some woman love. Well, I'm tired of walking so I'm tired of moaning low. I pull my baby with me everywhere I go. I want my loving baby to call me turtle. For sure am I needing you some woman love. Let's rock in! Tired of moaning low, I want my baby with me everywhere I go. I want my loving baby to call me turtle dove. I sure am needing some woman love, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey. Blue Jean Baby. Skinny white sailor, the chances were slender, the beauties were brief. Shall I mourn your decline with some Thunderbird wine and a black handkerchief? I miss your sad Virginia whisper. I miss the voice that called my heart. Sweet. Young and old and gone. Sweet Jean Vincent. Who slapped John? Sweet Jean Vincent, let the blue cats roll tonight.